Tachin Landstuhler, Elite-Hörer unterwegs, Podcast, Folge 18, 24. Mai, da vom Vater da. Jetzt habe ich ein neues Anfahrgeräusch für euch. Ich habe nämlich gerade die Aufnahme gestartet, bin jetzt auf der Landstraße Hildesheim Naus Richtung Arbeit, 7.30 Uhr. Deshalb nehme ich euch doch gleich mal mit, damit immer wieder was zeitnah rausgehauen wird. Obwohl, momentan muss ich mal gucken. Ich habe ja erzählt, ich bin ins neue TCW umgezogen. Und da ist wirklich der Internetempfang sehr, sehr bescheiden. Also kann daran liegen, dass der Mobilfunkmast noch nicht gesetzt ist. Oder auch die neue Stahlbau-Design-Bauweise dazu führt. Also ich sitze ungefähr 1,50 Meter vom Fenster weg. Und dort habe ich manchmal nur Notrufe oder maximal ein Edge. Deshalb kann man bis der andere Kollege da ist, reisen wir bei dem immer das Fenster auf, dann hast du H und der direkt auf der anderen Seite sitzt, hat dann LTE. Also deshalb habe ich auch selbst versucht, die Folge hochzuladen, kann ein bisschen dauern. Da aber heute hervorragendes Wetter ist, werde ich morgen wieder einen Dienstgang unternehmen müssen, weil das ist jetzt natürlich auch neu. Das heißt, alles, was ich so am Schreibtisch und planungsmäßig organisieren kann, kann ich natürlich ein neues Büro machen. Aber die praktische Arbeit, auf die es auch in dem Job ankommt und die Interaktion mit den Mitarbeitern, die die Teile verpacken, ist halt im Werk. Und deshalb komme ich auch noch relativ immer gut auf Schritte. Aber das nur so leicht als Einleitung, deshalb auf dem Weg zur Arbeit sind wir mal 20 Minuten später als sonst. Deshalb denke ich mal, dass der Stau ein bisschen größer wird. Das habe ich euch ja bei der letzten Folge erzählt. Da bin ich ja auch noch schön in den Stau gekommen, wobei ich da aber die Aufnahme erst auf der Autobahn gestartet habe. Die habe ich aber ungefähr so in 3 Minuten erreicht. So, um was geht's in der Folge? Wollte euch von meiner letzten Woche erzählen. Stichwort Leitlinientag am Samstag und erste Ausfahrt mit dem neuen Bike. Zum Thema Leitlinientag. Wir wissen ja, ich bin in der Feuerwehr. Und deshalb haben ein paar engagierte Kameraden einen sogenannten Leitlinientag organisiert. Das heißt, auf freiwilliger Basis, außerhalb der Übungen, haben wir uns in der Feuerwehr getroffen. Und die Leitlinien sind schon vor Jahren erarbeitet worden. Und das ist das so kleine Handbuch, was du mitnehmen kannst, wie man sich, wenn man Brandeinsatz hat, in Innenangriff verhält. Also so Einsatzgrundsätze und was man als persönliche Schutzausrüstung mitnimmt. Und was da so als Neues gibt und wie man halt bei uns in der Wehr einheitlich vorgehen wollte. Ist so Büchelchen, 20 Seiten, gibt auch immer so während der Übungen. Achten wir natürlich, dass die Leitlinien eingesetzt sind, gibt es extra Übungen. Aber das hier war wirklich schön, die Veranstaltung. War auch die ganze Verbandsgemeinde Landstuhl, ja, darf ich mal sagen, war eingeladen. Das heißt, ich muss euch das so vorstellen, es gab erst einen Theorieteil, in dem da mein Kamerad, der auch Berufsfeuerwehrmann ist in Frankfurt, das ausgiebig erklärt hat, wollte man eigentlich so ein bisschen als Dokumentation intern aufbauen, war aber dann ein bisschen blöd zu filmen bzw. zu dokumentieren. Ich habe dann nur Fotos gemacht, also das ist meine Hauptaufgabe, Pressewart und so und Webseite. Dann waren aber viele Zwischenfragen, fand ich ein bisschen ungeschickt, weil vielleicht nennt man es doch ein bisschen public und so. Deshalb wollten wir noch eigentlich was Getrenntes machen, also im Endeffekt einfach nur langsam praktisch das Vorführen und dann halt nachvertonen. Ist aber dran gescheitert, weil natürlich der Tag sehr lang und irgendwann haben die Leute auch keinen Bock mehr, wenn sie den ganzen Tag babbeln und die ganze Zeit die Übungen da machen. Muss man vielleicht separat machen. Bilder-Doku habe ich gemacht, also ich denke mal so als Doku und für Handout und als praktisches Beispiel. Oder es kommt natürlich auch ein Negativbeispiel, was nicht so gut geklappt hat, kann man das auf jeden Fall verwenden. Das heißt, es gab 2 Stationen, wo praktisch 2 simulierte Brandeinsätze waren. Dann konnten immer 2 Gruppen, also 6 Mann, konnten dann immer parallel üben. Ich habe da ein bisschen Dokus gemacht und so. Also wie gesagt, irgendwann gibt es hier bald ein bisschen Feuerwehr-Content. Der Verein hat dann mittags gegrillt. Das war noch ganz gut. Also schön eine Einsatzübung verausgabt und dann eine fettige Brotwurst esse. Geht immer. Oder was bei uns eigentlich eher die Leute Bock haben, ist ein Frikadell. Ja, hatte ich auch ein paar. Ein paar hatte ich nicht. Das wären nur 2. Also ich hatte dann in Summe drei Frikadelle, aber über den ganzen Tag. Deshalb war das auch so entfettungstechnisch ganz angenehm. Ja, ging halt bis 17 Uhr. Dann bin ich noch Richtung Oma gefahren. Da haben wir auch die Oma-Folge aufgenommen, die jetzt endlich mal rausgehauen worden ist gestern. Und ja, dann wie gesagt nochmal Richtung Heimat, weil Sonntag war dann der Big Event, also natürlich nicht Big Event, sondern der erste Event, wo das Fahrrad ausgefahren worden ist. Ja, also mein neues Achtung, jetzt kommt, muss ich gleich korrigieren. Ja, das heißt All Mountain. Ich habe das vor lauter Euphorie, habe ich euch das falsch erzählt im letzten Unterwegs-Ding. Also von der reinen Klassifizierung gibt es dann Mountainbike, Crossbike, wie auch immer. Aber ich habe ein sogenanntes All Mountain, nicht All Terrain, weil All Terrain sind sie alle. Das heißt All Mountain und mit All Mountain ist dann mehr Federweg gemeint. Und was es halt noch hat, absenkbare Sattelstütze. Ich denke mal, das ist so die Klassifizierung, habe ich aber nicht gemacht. Für alle, die jetzt den Soundtest oder den Vergleich haben wollen, das sind jetzt Passat 130 km/h. Gestern in der Ratinger-Folge, Achtung, ich switch mal wieder Thema, ging es auch drüber, Ding ist der Turbo verreckt im Sven, im Ratinger. Und da haben wir uns ein bisschen über das Schadensbild und so. Also ach, zum Thema Turboverrecke und so. Da kannst du dich wirklich auch in deine Vor. Gibt es tausende Ursachen, was ist nur mal auf die Schnelle, was man eigentlich wissen muss. Das hat man Dummes gesagt. Ich bin hier Dummes Volvo Turbo gefahren, einen sogenannten Niedrigdruck-Turbo. Das heißt, der hatte Dummes nur 200 PS. Wenn man den Ladedruck erhöht, Hochdruck-Turbo, war es das sogenannte T5, den er kennt. Den es natürlich auch noch, je nachdem, was Ladedruck war, in verschiedene Ausbaustufen gab. Also Volvo T5R. Gruß an die Urbiwahn, der kennt sich da aus. Also ich hatte nur den Niedrigdruck-Turbo. 2,5 Liter, 193 PS. Und was man damals eigentlich immer gehört hat, oder was heißt, das hat eben natürlich auch keiner gesagt, das hast du irgendwann mal so buschfunkmäßig mitgekriegt, muss man ja auch immer nachlesen und so. Du solltest halt, wenn du länger auf der Autobahn gefahren bist und hast eine richtig durchgeblose, also ich denke mal halt nicht auf, was weiß ich, 3.000, 4.000, je nachdem, ob du Benziner fährst, Druck solltest du den dann in Anführungszeichen immer halt nachlaufen lassen. Das heißt, dass die Ölspierung sichergestellt war, damit sich in Anführungszeichen dieser Turbo nicht festfrisst. Muss wohl passiert sein, wahrscheinlich so eine Urban Legend. Oder dass der halt einfach vom Wartung ist. Wichtig ist natürlich auch immer Turbo, je nachdem was du hast, Abgasturbo. Soll ich natürlich immer gutes Öl machen und soll ich das machen. Was ich jetzt gestern noch gelesen habe, das habe ich dann aber nur im Chat geschrieben. Und zwar gibt es wirklich eine sogenannte Ölfalle und eine sogenannte Kurbelgehäusenentlüftung. Und zwar hat das auch was mit dem Druck im Motor zu tun, dass die da ölfallemäßig relativ gereinigt wird. Da müssen wir halt in Anführungszeichen immer darauf vertrauen, dass die Werkstatt das macht oder kennt oder dass es dieser Hersteller auch vorschreibt. Also ich habe das damals, wenn du halt, was macht man immer, wenn man sein Auto nicht offiziell in der Inspektion hat oder so wie ich, sehr, sehr misstrauisch ist, ja, und immer alles vorher liest, ja, so ein Theorieklugscheißer ist, ja, bevor er in die Werkstatt geht. Ich habe das dann einmal so nachgelesen und habe mir das auch angeguckt und ich hatte auch, obwohl ich an meinem Volvo nie selbst rumgeschraubt habe, hatte ich natürlich das Buch, das Reparaturbuch in Englisch mir organisiert, dass man da halt auch einfach gucken kann, diagnosemäßig, was es ist oder was musst du gemacht werden, dass man das so ein bisschen hinschützen kann. So, aber der Reden, der fährt in Anführungszeichen einen Diesel und irgendwie am Anfang vom Gespräch hat aber keiner gerafft. Sind wir irgendwie voll geil in diesen Stichwort Dieselpartikelfilter und Freibrenne. Da haben wir irgendwie das Thema am Anfang so ein bisschen verpasst. Aber naja, ist so. Also zum Thema Dieselpartikelfilter, ich habe jetzt ja auch einer, ich habe so jetzt Passat, Vorgängermodell, also das aktuelle Modell. Und der hat 2 Liter Diesel und hat Euro 4. Also offiziell habe ich eigentlich eine grüne Plakette, obwohl ich dieses Schreiben, diese Dieselrückrufaktion gekriegt habe. Ah, muss ich nochmal separat was erzählen. Hat er sogenannte Regenerationsfilter. Das heißt, der Filter ist, glaube ich, vorne im Motorraum. Und dieser Dieselpartikelfilter, der tut immer gewisse Intervall, das können wir auch mal nachlesen, tut der sich praktisch regenerieren. Also ich habe das so verstanden. Das heißt, da wird einfach ein Programm gestartet, dann wird Diesel eingespritzt, der dann dort verbrennt wird und durch dieses Verbrennen wird der praktisch gereinigt und das wiederholt der. Und was man einfach wissen muss zum Thema Kosten ist, Und das wird bei, ab glaube ich 160.000, wird das bei der Inspektion ausgelesen. Und zwar geht es um diesen Füllkran, der wird in Gramm gemessen. Ich meine, irgendwie 60 Gramm ist das maximal, dann geht der auf Störbetrieb, beziehungsweise soll dieser Filter getauscht werden. Ich meine, ich habe momentan 40 Gramm. Das heißt, so als folgende Kosten oder so, was irgendwann passieren kann, ist, dass dieser Dieselpartikelfilter zugeht und dann will die VDB natürlich den schön austauschen. Gibt aber auch so, habe ich mich schon vorab informiert. Ihr wisst, das Sparbrötchen ist doch schon wieder vorbereitet, wenn es mal passiert. Also man kann den Filter tauschen, also komplett ersetzen lassen, 1500, 2000 Euro etwa so. Man kann den aber auch reinigen und zum Reinigen muss man eine A ausbauen oder man muss eine, praktisch im laufenden Betrieb, gibt es so, habe ich schon mal gesehen, gibt es so einen Händler, der baut das Auto auf, lässt das Auto Larve, brennt den frei und so. Was ihr jetzt gehört habt, und zwar, ich gucke gleich mal, wir sind jetzt am Rasthof Lorsch Ost, ich muss hier oben rumfahren. Ach mal Gruß an den Daniel Brombeerfalter, vielleicht auch mal kurzes Feedback, ob der das kennt. Und zwar hier ist wirklich ein krasser Fahrbahnwechsel. Also ich denke mal, ihr könnt es wirklich auf der Aufnahme gehört haben, sogenannter Flüsterasphalt. Spontan wollte ich den Daniel fragen, ja, ist das, weil halt hier viel LKW-Fahrer schlafen, weil das ein großer Parkplatz ist, dass die nicht so viel Geräusche haben. Ich denke aber eher, dass sie dieses Autobahnstück neu gemacht haben und dass deshalb dieser Asphalt ist. Aber was hier wirklich ist, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, sollte man eigentlich wieder generell haben, wir müssen hier mal fahren, wenn es regnet. Also das ist dieser Asphalt, wo ihr a, geräuschmäßig eine Verbesserung merkt. Das war kurz eine Brücke, falls ihr es gehört habt. Jetzt kommt gleich der normale Asphalt. Ah, da ist der normale wieder. Du hast hier keinerlei Gischt. Also, was heißt keinerlei Gischt? Das ist wirklich ein Unterschied. Was heißt wie Tag und Nacht? Du hast die Scheibenwischer an, bam, Gischt. Scheiße, musst aufpassen beim Fahren. Und kommst halt wirklich auf den Asphalt und zack, es ist weg. Ja? Ich denke mal, feucht ist es auf jeden Fall auch. Also, ich mache jetzt so keine Bremsprobe, ja? Und Aquaplaning-Test. Ja? Aber ich denke mal, das ist auch wirklich so Sicherheitsfaktoren. Ob die das nicht machen wegen Kosten oder weil es halt einfach komplett neu gemacht wurde, das weiß ich nicht. Normalerweise habe ich hier mal Fahrgemeinschaftskollegen dran, der gern sowas im Internet recherchiert. Das heißt, wenn er jetzt da wäre, aber ich weiß nicht, muss sagen, dann kann der es recherchieren. Ja, heute bin ich mal wieder im ultimativen Gedankensprung-Modus. Ja, bin jetzt gerade hier auf die B47. Übrigens, gleich komme ich zum Thema. Der Medibokus ist gerade hier in meinem Rücken, dass ich sprich, immer wenn ich nach Heim fahre, sehe ich schon meinen Berg. Jetzt muss ich leider schon wieder korrigieren, ja, der leider der dritthöchste Berg im Odenwald ist. Habe ich euch leider auch falsch erzählt. Und zwar der höchste ist der Katzebuckel, da war ich auch schon mal. Erinnern euch an der Folge, wo ich so ein bisschen wandern unterwegs war und am Bikepark in Bärfelden war. Der zweite ist der Königstuhl, das ist der in Heidelberg, wo diese Zahnradbahn hochfährt. Ach, geil, die Mountainbike-Strecke war ich noch nicht. Und jetzt sind wir hier, dritte Medibokus und dann vierter Weißer Stein. Das heißt, ich habe bis jetzt erst der dritt- und der vierthöchste Berg im Odenwald erklommen. Aber die Hauptsache ist, mehrmals. So, was ich hier gerade erzählen wollte, war gestern fast der Unfall. Und zwar hier ist einer, ich weiß gar nicht, ob das ein Elektroauto ist oder so ein langsames Auto. So ein Auto, das nur 60 fährt. Aber ich weiß nicht, warum der nur 60 fährt, weil er hat gestern hier voll Stau gemacht und der LKW hat eine fast umgefahren. Und dann habe ich auch mal hingeguckt. Und zwar war das nicht ein junger Fahranfänger und auch nicht der Opa. Der hat relativ normal ausgesehen. Keine Ahnung, warum er sich das hier auf dieser Schnellstraße antut, aber muss man mal beobachten. Weil was man als Pendler so merkt, ist, du triffst wirklich dieselbe Leute. Also wenn du wirklich mit einer Zeit immer gleich unterwegs bist, ja, und halt so wie ich dir, was heißt viele Sachen, merkst, immer so Blick für ein paar Sachen hast oder so, du triffst wirklich dieselbe Leute. Ja, gut. Und die ganz Dumme von denen, ja, kommen der auch noch blöd, ja. Und dann denkst du immer, genau, Depp, also ich sehe dich jeden Tag, fahr doch dicht auf, mach doch blöd rum, also wir sehen uns doch mal um dieselbe Uhrzeit. Naja, okay, so, jetzt aber back to focus, bin jetzt auf meiner Landstraße angekommen. Oh, gestern ist uns aufgefallen, die Damen des horizontalen Gewerbes sind gar nicht mehr da. Ja, normalerweise sind wir fahren ja diese Strecke nicht, weil wir immer die Autobahn fahren und nicht hoch die Bundesstraße. Ja, ist meinem Kollegen gestern aufgefallen, die Damen sind gar nicht mehr da. Wobei sie jetzt hier halt ein Mordsgeschäft hätten. Also ich denke mal, dass der Verkehr verdoppelt lang nicht, verdrei- oder vervierfacht, seit diese Autobahn ist. Also wir fahren ja Gott sei Dank antizyklisch, das heißt rein von der Verkehrsströme haben wir es noch gut erwischt. Ja. Also wenn du wirklich entgegengesetzt fahrst, also die armen Leute stehen auch hier schon wirklich 2-3 Mal im Stau. Also wirklich, das stockt dann immer so, ist nicht so angenehm. Ich glaube, die eigentlich relativ gute Nachricht ist, ich bin jetzt auch noch mal, am Wochenende fahre ich natürlich immer die Autobahn, habe ich mal geguckt, soll die Brückenarbeiten eigentlich nur bis Dezember 17 gehen. Ja. Naja, warten wir es mal ab. Wie gesagt, wir fahren jetzt momentan im Auto rum, ist halt zwar mehr Kilometer und mehr Zeit, aber besser als im Stau zu stehen, weil das nervt einfach. Weil wenn dort natürlich in dieser Autobahn oder in dieser Baustelle, die nur einspurig ist, was passiert, da hast du mal richtig schön gelitten. Was die diesmal auch gemacht haben, weil es auf einer Brücke ist, die haben sogar einen Not, das machen wir wieder kurz, Feuerwehr-Content, haben die auch sogar ein Notlöschsystem installiert. Also ihr müsst euch vorstellen, dass auf dieser Autobahnbrücke, also es gibt Brücke links, dann gibt es in der Mitte diesen Fahrradweg, den ich auch fahre, und rechts 2 Spuren. Und in diesem Mittelteil, ja, also dort, wo die Fußgänger und die Fahrräder sind, haben die wirklich eine Löschwasserversorgung mit so einem Sprinklersystem installiert. Das heißt wirklich alle 5, ja, vielleicht 10 Meter, man kann sich doch immer ein bisschen verschätzen auf der Autobahn, wenn man vorbeifährt, alle 10 Meter ist da wirklich eine Sprinkleranlage. Und auch auf der Autobahn ist das fortlaufend nummeriert mit Meterangabe. Das heißt, wenn du wirklich mal im Brand ist und du machst halt einen Notruf, werden die sich halt melden, wo du genau stehst und wo ungefähr das andere ist. Und dann werden sie diese Sprinkleranlage da anschalten. So, back to the basics, Feuerwehrhammer, jetzt sind wir beim Fahren, Medi Bokus, habt ihr schon gehört. Sonntag ging es dann zur Ausfahrt, zum ultimativen Bike-Test mit dem All-Mountain-Radon-Bike. Das heißt, wir haben uns getroffen um 11 Uhr, ich war halb schon ein bisschen früher da mit Markus. Das heißt, wir haben auch die letzte Feinjustierungen am Bike vorgenommen. Meine neuen Hightech-Pedale sind noch nicht gekommen. Das heißt, der Markus hat mal noch ein paar alte Pedale, also so breite, von ihm angeschraubt. Thema Clickies, also spezielle Mountainbike-Schuhe mit Aufnahme, machen wir separat was. Kommt noch, erster Eindruck, nö, werde ich mir nicht holen. Braucht keine Zugkraft am Pedal, außerdem ist mir das ein bisschen zu heikel. Stichwort Knie und Umfalle und warum soll ich dann extra Schuhe anziehen, die, wenn ich den Berg runterfahre, dann die Pedale wechseln, also rumdrehen. Nee, kein Bock drauf. Oh, der LKW steht auch schon 24 Stunden da. Muss man mal beim, wie heißt denn? Beim Birker, muss man mal gucken, ob beim Birker alles in Ordnung ist. Warum der jetzt schon fast, nee, sind keine 24 Stunden, sind 12 Stunden. Er steht schon über 12 Stunden da. Gestern haben wir Feierabend gemacht, so um 4:30. Jetzt ist es 7:50, steht immer noch da. Ihr seht, ich merke mir alles. Haben wir uns getroffen, haben wir noch ein bisschen Feinjustierung gemacht. Die anderen 2 Kollegen, also die top trainierte Sportler, wie ich immer so schön sage, die kamen dann ein bisschen später. Haben wir uns diesmal in Zwingeberg getroffen und sind dann auf den Medibokus. Am Anfang hat man gesagt, ach komm, wir verausgaben uns nicht, weil wir ja mehrmals dort hochfahren wollten. Sind wir Straße gefahren, ganz gemütlich losgefahren. Dann am stärksten Anstieg, 12%, haben sich dann der Markus und der andere Kollege, der auch optisch brutal durchtrainiert aussieht, die haben sich dann mal kurz abgeseilt, während ich mich hab ein bisschen freiwillig, zwinker, zurückfallen lasse, ja, um meine Gegner im Auge zu behalten. Und da war ich halt wirklich schon im ersten Gang, ja, Stichwort Übersetzung, weil ich in Anführungszeichen nur 11 Gänge habe. Und dann haben sie gefragt, wie es mir geht. Und da habe ich gleich schon gesagt, also ich habe den Zucker schon gezogen. Das heißt, ich wusste, okay, das ist die leichteste Stufe, die es halt hier hochgeht. Ja, jetzt musst du dich quälen. Also rein von der Zeit her. Ich veröffentliche auch euch das Screen. Nee, Screenshot konnte ich nicht, weil mein Handy hat nicht aufgezeichnet. Ich habe gebraucht für Parkplatz bis auf den Medibokus hoch 48 Minuten. Wir sehen auch später nochmal die ganze Entwicklung. Das ist dann praktisch diese Kurve, wo es sehr, sehr steil hochgeht. 48 Minuten und ihr müsst es euch halt so vorstellen, Dort davon sind ungefähr 43 Minuten im ersten Gang, maximal im zweiten Gang treten. Also wirklich, der ist steil, kannst du schön mal über 40 Minuten im ersten Gang treten und kannst dich quälen. Und hat genervt, ging aber relativ gut, habe ich hochgezogen. Der andere Kollege hat sich dann in meinem Windschatten versteckt. Ja. Er hat dann gemeint, er war gestern etwas alkoholtechnisch unterwegs. Wollte ich gerade sagen, dann trotzdem kein Windschatten fahre. Ja, also war nämlich eben noch in den kurz ans Rad gefahren. Ah, es tut mir leid, ich will nicht, dass du stürzt. Da habe ich dann zugesagt, ich stürze nicht, wenigstens du. Alter, aber bremst mich mal nicht ab hier, diesen KMH zählt. Also leichterer Gang wäre schon schöner gewesen. Ja, also könnte man haben, muss man aber nicht haben. Und deshalb war ja auch mal Überlegung, ach, wenn du wirklich fit bist, ja, und fahrst regelmäßig und hast sogenanntes Grundlagentraining gemacht, was ich ja nicht gemacht habe. Also ich bin die ganze Woche vorher hier kein Fahrrad gefahren. Denke ich mal, kommt man mit der Übersetzung relativ gut hoch. Ja, und dann war mal hoch. Was diesmal der Unterschied bei mir die Box war, der war bewirtschaftet. Ja, das heißt, habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, die bauen vorne irgendwas drauf auf. Nee, es gibt praktisch so ein Kellergeschoss unter dieser Plattform. Gab halt das normale Essen, was es halt auf der Hütte so gibt, Würstchen und Salat und Kuchen und Bier. Die anderen haben gleich Bier getrunken und Kuchen gegessen. Ich nicht, ich hatte diesmal alles dabei. Habe auch diesmal vom Frühstück her ein bisschen anders da gefuttert. Also ich habe Brötchen gegessen und Wurst und von der Oma noch Krümelkuchen, also schön Fett, Kohlenhydrate und so. Habe auch gut getrunken. Deshalb hatte ich doch am Anfang wohl schon ein schönes Problem. Also die Ausrede mit, ich habe nur Müsli gegessen, zählt diesmal nicht. So, Stau haben wir schon. Diesmal vor Rosenhof. Ja, keine Erntearbeiter, was machen die Erdbeeren? Oh, Erdbeere sieht gut aus. Habe übrigens noch gar kein Hettesheimer Erdbeere gegessen. Spargel auch nicht, weil allein Spargel kaufen und kochen ist mir, was heißt, aufwendig. Habe ich noch nie gemacht. So gern esse ich es nicht. Und wie ihr ja wisst, wenn ich zu der Oma fahre, ja, kriege ich immer das, sowieso das, was ich will. Aber meistens holt sie danach Spargel. Das heißt, ich krieg dann, wenn Spargelsaison ist, meinen wöchentlichen Spargel immer bei Mama und bei Oma. So, und dann, wie gesagt, waren wir hoch. Dann haben die anderen Jungs sich voll die Protektoren angezogen und dann ging es downhill. Der erste Drop oben von dieser Plattform ist krass, ist extrem. Diesmal war natürlich auch Sonntag. Wir waren ungefähr um 12 Uhr dort, natürlich auch viel Fußgänger unterwegs. Die Tische waren schon gut besetzt. Ich bin dann außen rumgefahren. Und habe die Jungs dann praktisch parallel ohne getroffen. Kam sogar relativ zeitnah an, als der dritte in der Gruppe noch da war. Das heißt, ihr müsst euch so vorstellen, rechts brutal steil runter. Der Typ wartet, ich komme praktisch die Autobahn runter, der haut links rein. Ich gucke nur kurz nach rechts, dass keiner kommt, fahre dem noch und habe dann das erste Mal gesehen, oh ja, der Melli ist wirklich sehr, sehr steil, nicht nur hoch zu, sondern auch runter zu. Und diese Passage hat es wirklich in sich gehabt. Oh, das war schon extrem. Das heißt, das Bike natürlich souverän, also von der breiten Reife und alles, was es da ist. Und auch Federweg und so, das hat wirklich gut geklappt. Bin ich dort bash runter, habe aber schon krass gebremst. Also immer die Bremse auf Zug gehalten, die ich natürlich, haben wir vorher schon Gedanken gemacht, schon schön eingebremst habe. Ja, also eigentlich rein theoretisch eingebremst war sie, nur halt auf die Belastung. Und bin dann da runter, war Fahrtechnik wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Und als ich dann dort runter war, der Drop, müssen wir euch vielleicht so vorstellen, 50 Meter lang, aber halt extrem steil. 15%, keine Ahnung, weiß ich nicht. Der Untergrund war, weil es geregnet hatte, ein bisschen feucht. Also war schon ein bisschen heftig. Also das, was bis jetzt so in Neustadt im Pelzerwald war, fand ich nicht so extrem. Ja, sind wir angekommen, ich guck runter und habe schon gesehen, oh, ich glaube, die Bremse sind ein bisschen heiß geworden. Das heißt, du hast schon eine leichte Blauverfärbung gehabt. Ja, also geroch hat es jetzt nicht, aber da hast du schon gemerkt, oh shit, das wird heiß. Hab versucht, die Fahrtechnik zu ändern, also ein bisschen mehr Rolle lasse. Aber in dem Ding war das nicht gewöhnlich. Ich weiß nicht, wie die anderen da fahren. Ich sehe es natürlich auch nicht, weil die natürlich schon direkt fortgepaced sind. Das war bad. Ja, dann ging der zweite Drop ab. Ich natürlich wieder als Letzter hinterher. Bisschen schön langsam gemacht, habe auch wirklich vom Schwerpunkt hinterm Lenker gesessen und so. Schon die Oberschenkel wehe tun, war schon. Also Abfahren muss man auch üben. Also ist auch nicht ohne. Also muss man mal gucken. Ich wollte auch die Kamera mitnehmen, habe es aber irgendwie so ein bisschen verpeilt. Muss ich nächste Mal machen. Ja, und dann hat es leider einen Sturz gegeben. Das heißt, einer aus der Gruppe ist über die Wurzel gefallen. und hat sich dann wirklich schon heftig verletzt. Also ganz krasse Schienbeinprellung, Knie kaputt, Ellenbogen und so. Da war wirklich not amused. Also ich würde doch ein bisschen mehr pinsen. Aber ja, für den war natürlich dann der Tag gelaufen, beziehungsweise er ist ja noch souverän durchgezogen. Ich hatte natürlich vorbildlich, wie ich bin, habe ich jetzt gar nicht erzählt, mir natürlich auch einen schönen neuen Helm gekauft von Ufex, so ein bisschen Mountainbike geeignet, das heißt auch mein Hinterkopf ist geschützt. Kurzer Sprung zum Thema Helmkauf, also auf jeden Fall im Fachgeschäft und probieren es auch an. Ich hatte wirklich 5-6 Helme an, die wirklich immer unterschiedliche Passformen haben. Aber stimmt, habe ich ja erzählt, das war ja der Arsch auf Eimer Kopf. Wie gesagt, auch mal neuer Helm aufgehabt. Ich habe keine Protektoren an, das heißt, die anderen fahren immer mit Ellbogen und Knie. Wäre ich mir jetzt aber auch zulege, beziehungsweise der Kollege hat sich direkt first thing, als er zu Hause war, 8 Protektoren bestellt. Weil der kann auch fahren und der fährt auch langmäßig. Das heißt, es kann jederzeit halt passieren, dass du halt einfach nur das Vorderrad wegrutscht, weil du halt auf einer Wurzel bist oder wie halt immer. Ja, und dann haben wir halt trotzdem noch Downhill-Fahrt gemacht. Sehen auch im Speed-Diagramm, ging schön ab, war wirklich guter Kurs und so. Am Parkplatz, wie gesagt, hat Anas der Fahrrad eingeladen. Dann hätte es nochmal Besprechung gegeben, ob der Dritte, weil der Markus ein großes Auto hat, der hätte mitfahren können, aber irgendwie wollte er nicht mehr oder hat keinen Flow gehabt. Das heißt, wir waren nur zu zweit unterwegs. Ja, und was haben wir zu zweit gemacht? Ja. Wir sind natürlich noch Mutemelli hochgefahren. Das heißt, kurz was gegessen, wieder aufs Bike, wieder hoch. Nur Dismo, ihr wisst ja, die Bergziege Markus, der hasst die Straße. Also hat er mich natürlich weich gekocht und wir sind natürlich dann praktisch Waldwege gefahren. Natürlich auch war ich fitnessmäßig schon ein bisschen angeschlagen. Das ist natürlich eine andere Hausnummer. Also wenn du Straße hochfährst und fährst halt den Trail hoch, die alte Autobahn, da hast du schon eine andere Belastung. Es ist natürlich schön, aber da hast du keinen Asphalt, du hast keine Autos, die dich nerven, da hast du frische Luft und so. Du musst halt nur gucken, wie der Weg ist. Also mit Waldautobahn meine ich eigentlich eher einen breiten Forstweg, wo auch Holz rausgeholt wird. Das heißt, schön breit. Du hast natürlich ein bisschen Sand und ein bisschen paar Steine, aber es ist auf jeden Fall nicht schmal, Stichwort Balance. Und du hast auf jeden Fall keine groben Steine, welche, wo du extra Kraft aufbringen musst, wo es huppelt, wo du Traktion hast, wo du bewusst lenken musst und so. Ja, sind wir das hochgefahren und dann irgendwie hat er mich wieder falsch verstanden oder absichtlich. Dann ist er wieder in diesen Single Trail und der ist steil gegangen. Ich konnte euch leider kein Bild machen, aber wenn der Markus schon abgestiegen ist, nachdem er 3/4 von dem Weg hochgefahren ist, kann er schon ausrechnen, wie brutal der Weg hochging. Also du sagst selbst, also rein vom Speed her muss ich sagen, deshalb siehst du das auf den Aufzeichnungen auch gar nicht. Du fährst ja, also wenn du schnell und zügig den Berg hochgehen kannst oder du schiebst, bist du nicht viel langsamer, wie wenn du in dem ersten Gang hochfährst. Ja, das heißt, deshalb rein vom Speed her kannst du bei mir eigentlich jetzt nicht sehen, ob ich Fahrrad fahre oder zu Fuß gehe, weil ich schlafe dann ja schon zügig hoch. Ja, ich steige nicht ab, also natürlich steige ich auch manchmal ab, weil es halt zu anstrengend ist, aber am meisten steige ich ab, weil mich das halt einfach nervt, weil das zu steil ist und einfach mein Vorderrad, selbst mit dem neuen Fahrrad, die Haftung verliert, ja, und das nervt halt einfach. Also wie gesagt, muss man ein bisschen Fahrtechnik haben, das muss man mögen, das ist noch ein bisschen kritisch. Aber was eigentlich noch viel krasser war, also was ja momentan so mein Hauptproblem ist noch, ich kann auf dem Sattel nicht sitzen. Also entweder durch diese Sitzposition oder was auch immer ist, ich hatte auch schon bei der zweiten Uffahrt, hat man schon dermaßen der Arschwege, du. Ich konnte nicht sitzen, Sitzposition variieren, hat nichts gebrungen, nur mal als kleiner Schmankerl, ja, wir haben jetzt heute Mittwoch, ich kann immer noch nicht auf dem Fahrrad richtig schmerzfrei sitzen, das war schon richtig blöd und da hatte ich natürlich auch keinerlei Bock mehr gehabt. Und wie gesagt, letztendlich sind wir übers Auerbacher Schloss, das ist rechts parallel davon, ein anderer Weg gefahren, da war Mittelaltermarkt. Also es gibt auch natürlich auch jetzt Melli hoch verschiedene Wege, ja. Also auch das kann man, also es wird jetzt hier nicht langweilig, wie ich immer so schön sage. War man dann hochgekommen, dort noch mal zum Gastronomie, Markus wieder sein Bier getrunken, sein Kuchen gegessen, ich hatte noch ein paar Bananen übrig, habe mein Wasser getrunken. Die hat auch so ein bisschen mexikanisches Essen gehabt, das wollte ich eigentlich testen, aber da ich ja von der Oma kam, hatte ich ja noch den Kühlschrank voll Essen und auch voll Kuchen und deshalb habe ich mal nichts gekauft. Du kannst dort auch, das habe ich auch nicht gesehen, Eintritt 50 Cent, kannst du auch auf diesem Fernsehturm hochgehen. Haben wir aber jetzt auch nicht gemacht, kann man irgendwann anderes mal machen, weil, wie gesagt, war dann von der Zeit bestimmt schon 3:30. wollte man uns nämlich achtmal wieder downhill machen. Diesmal sind wir an die Passage runtergefahren. Der Weg war ach brutal anspruchsvoll. Manchmal war es kein Weg. Sind wir runtergefetzt und dann haben wir uns, wie gesagt, getroffen. Es war ungefähr 3:30 und dann hatte Markus gesagt, er zieht nochmal hoch. Das heißt, Markus ist der Berg dreimal hoch. Vom Fitness-Ding hätte ich es vielleicht geschafft oder die Hälfte oder vielleicht die Autobahn, aber vom Bobbes ging nichts mehr. Ich konnte nicht mehr sitzen, kann auch heute nicht mehr sitzen. Das war wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ja, und wie gesagt, da ich jetzt schon wieder in der Firma angekommen bin, wo wieder hier eine brutale 30-Minuten-Aufnahme rausgehauen habe. Was heißt die Kurzfassung? Ich bin dann schön heimgefahren. Die Oma hatte mir eine schöne Sahnerolle geholt. Das heißt, ich habe mich schön beim Kaffee auf dem Balkon gesessen, habe meinen Kuchen gegessen. Ja, war dann zu heiß. Das heißt, ich muss dann schön mir noch das Sonnenschirm aufbauen. War wirklich ganz gut. Ja, so wie ich 130 Kilo, natürlich lasse ich dich jetzt hier über die Firma laufen, sonst habe ich eine Delle drin. Herr Siegel, morgen. Oh, da kommt jetzt eine Kollegin, die fährt immer Fahrstuhl. Und da stelle ich mich mit der wohl was entfetten unterhalten. Oh, jetzt habe ich gelästert. Ach, das müsste ich normalerweise wieder zensieren, aber ach, so bin ich halt einfach. Mal gucken, ob es irgendwann einer von meinen Kollegen hört, dass es hier mal eine Ansage gibt. Aber bis dorthin mal ganz relaxed. Ja, das heißt, das war mal Sonntag vorbei. Montag habe ich dann mein altes Fahrrad noch repariert. Da hat mir der Nachbar noch einen Kurs gegeben. Das heißt, ich habe jetzt, bei uns heißt das immer die Stadtschlampe. Das heißt, mein altes Fahrrad, mein Fully, ist jetzt nämlich dann immer für in die Firma zu fahren und für Firma zum Einkaufen und Badesee. Da habe ich vorne eine neue Reife drauf gemacht und auch mir ein Pannenband eingelegt. Also kurzer Schraubertipps werden hier auch irgendwann kommen. Das heißt, ich habe dann praktisch Mantel runter und so ein Gummiband und eine Mande gelegt, dass wenn du über Dornen oder Nägel fährst, du nicht sofort ein Platter kriegst. Und das heißt, das habe ich noch nachgerüstet und dann bin ich am Montag noch kurz zu meinem anderen Kollegen, ich habe ihm sein Fahrrad gezeigt. Das heißt, dort habe ich nur die Endübersetzung getestet. Das heißt, ich habe geschafft, die 8 Kilometer, glaube ich, in 15 Minuten, 220er Schnitt und ich konnte praktisch im Größgang das Bike auf 32 beschleunigen und ich denke auch mal so als Fitnessmaschine mit der großen Reife werde ich nur am Anfang jetzt diese Übersetzung nicht ändern. Ja, und ob ich mir irgendwann einen neuen Laufradsatz hole, überlege ich mir noch mal. Dienstag war ich in der Feuerwehr, deshalb war ich noch beim Redinger, weil zu viel Fahrerei und es ist jetzt ja auch bald, also morgen ist ja Vatertag und längeres Wochenende und dann bin ich jetzt extra noch mal praktisch zur Oma gefahren, wenn ich sie sowieso vielleicht am Wochenende noch besuche. Ja, wie gesagt, bin jetzt in der Firma angekommen und wieder, lange Folge, euch mal wieder schön zugetextet, aber ich denke, ihr wolltet ja auch ein Feedback haben, wie die erste Ausfahrt mit dem Fahrrad gelaufen ist. Was ihr natürlich jetzt nicht hört, ist, hallo Fahrrad, das Fahrrad grüßt euch, ich habe das Fahrrad eingeladen, ja, deshalb war ich heute mal ja auch ein bisschen zu spät und deshalb ist ja auch keine Fahrgemeinschaft und zwar ein Arbeitskollege vom, Herr Doktor, der kann nicht fahren, ja, fahr dran, ja, hau gleich die Tür dran, gibt's gleich Feedback. Es sind ungefähr noch 10 Parkplätze frei und wo parkt er hin? In der engen Parklücke neben mir. Aber wir wissen, wie die Firma ist. Ja, es gibt einfach so Leute. Ja, kann man sich nicht aussuchen. Wie Familie kann man sich manchmal Kollegen nicht aussuchen. Aber was dann habe ich mit dem Mix zu tun? So, wieder gelästert. So, das heißt, ich habe mein Fahrrad eingeladen, weil heute wollen wir noch eine kleine Tour machen. Das heißt, der Kollege scheidet aus und der wollte auch immer mit uns mitfahren. Und heute ist der Tag, in dem wir halt heute nochmal eine Runde fahren. Stichwort aber in der Pelzer Waldfarmer. Kann auch sein, dass wir ein bisschen mehr essen oder so. Ach, überleben wir uns nochmal. Gut, dann mache ich mal Schluss. Muss nämlich an die Stechuhr, ja, damit die Zeit zählt. Und man hört sich. Bis dann. Ciao.